Einheit 12. B. Übung 2a. Sie hat 9 Programme. Hier oben links neben dem Einschaltknopf können Sie die verschiedenen Programme einstellen. Sehen Sie? Ah, ja. Und wo stelle ich die Temperatur und die Drehzahl für die Schleuder ein? Das machen Sie über das Menü. Wenn Sie ein Programm einstellen, leuchten in diesem Display automatisch die Standardeinstellungen auf. Ist eine automatische Dosierung möglich? Ja, dafür gibt es unten 2 Fächer für Behälter mit Flüssigwaschmittel. Die automatische Dosierung stellen Sie auch über das Menü ein. Und wenn Sie nicht automatisch dosieren wollen, füllen Sie das Waschmittel einfach in die Fächer über dem Display. Wenn alles fertig ist, drücken Sie auf den Knopf für den Programmstart neben dem Display.